Trommeln werden gerührt. Links, links, links, links, der rote Wedding marschiert. Hier wird nicht gewackelt, hier gibt es Dampf, denn was wir spielen ist Klassenkampf nach blutiger Melodie. Wir geben dem Feind einen kräftigen Tritt und was wir spielen ist Dynamit unterm Hintern der Bourgeoisie. Roter Wedding, grüß euch Genossen, haltet die Fäuste bereit. Haltet die roten Reihen geschlossen, denn unser Tag ist nicht weit. Drohen stehen die Faschisten, drüben am Horizont. Proletarier, ihr müsst rüsten, Rotfront, Rotfront. Links, links, links, links, trotz Faschisten und Polizei. Links, links, links, links, wir gedenken des 1. Mai. Der herrschenden Klasse, blutges Gesicht, der rote Wedding, vergisst es nicht. Und die Schande der SPD, sie wollen uns das Fell über die Ohren ziehen. Doch wir verteidigen das rote Berlin, die Vorhut der Roten Armee. Roter Wedding, grüß euch Genossen, haltet die Fäuste bereit. Haltet die roten Reihen geschlossen, denn unser Tag ist nicht weit. Drohend stehen die Faschisten, drüben am Horizont. Proletarier, ihr müsst rüsten, Rotfront, Rotfront. Links, links, links, links, die Fahne weht uns voran. Links, links, links, links, der rote Wedding tritt an. Wenn unser Gesang durch die Straße braust, dann zittert der Feind vor der Arbeiterfaust, denn die Arbeiterklasse erwacht. Wir stürzen die Herrschaft des Ausbeuterstaats und gründen die Herrschaft des Proletariats. Kameraden, erkämpft euch die Macht. Roter Wedding, grüß euch Genossen,